Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Wir wenden uns heute Repression zu, einmal im europäischen Ausland und einmal in den USA. Und darüber hinaus auch noch hier im Inland. Das ist eine Sendung voll von Widerstand und Solidarität von Leuten, die von Repressionen betroffen sind, von staatlicher. Zuerst schauen wir nach Griechenland. Dort sind 11 kurdische und türkische linke Aktivistinnen zum Teil 30 Jahre Haft verurteilt worden. Es gibt derzeit Proteste in verschiedenen europäischen Großstädten, auch hier in Berlin in der vergangenen Woche. Wir waren vor Ort und wir berichten euch, was da los ist. Dann ganz brandaktuell ein Interview, was ich geführt habe vor 2 Tagen mit Michael Koch vom Toccata e.V. über den an Covid-19 erkrankten Langzeitgefangenen und indigenen Aktivisten Leonard Peltier in den USA. Der hat nämlich in dieser Woche auch am Sonntag seinen 46. Haftjahrestag. Es gibt zahlreiche Proteste, nicht nur in Europa, aber da sehr viele, sondern natürlich auch in den USA für seine Freilassung und ganz aktuell der dringende Fall, dass er Corona erkrankt ist und medizinische Hilfe braucht. Außerdem haben wir natürlich noch ein wenig gesprochen über den Ethnozid an Indigenen in den Amerikas und den heutigen Umgang damit in der US-Gesellschaft. Sehr interessant, was Michael dazu zu sagen hatte, gerade zum tödlichen Rassismus gegenüber Frauen und Mädchen. Wirklich sehr, sehr wichtig zu hören, was Michael da berichtet. Und zum Schluss haben wir noch eine Pressemitteilung, die uns ein wenig erfreut hat. Es geht um Fingerabdrücke in neuen Personalausweisen in diesem Land. Die sind nämlich nach dem Einsicht oder der Ansicht des Wiesbadener Verwaltungsgerichtes nicht legal und verfassungskonform. Und das Ganze geht jetzt auf eine europäische Gerichtsebene. Und darüber wollen wir hier ebenfalls in der Sendung berichten. Sehr viel Wortbeiträge heute, sehr wortlastig, aber Zeit für ein wenig Radau-Musik ist auch. Ich hoffe, euch gefällt's. Los geht's! Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Seit Ende letzten Jahres erhitzt ein weiterer Repressionsfall gegen kurdische und türkische Linke die Gemüter. Allerdings nicht wie so oft in der Türkei, sondern diesmal im EU-Land Griechenland, die offensichtlich repressive Erfüllungsgehilfe für Erdogan leisten wollen, genauso wie wir das ja hier aus der Bundesrepublik auch mit den 129 Paragraphen in den vielen, vielen Prozessen und Verurteilungen und Razzien gewohnt sind. Sehr traurig, aber dagegen regt sich Widerstand. In verschiedenen europäischen Großstädten gab es in der vergangenen Zeit Kundgebungen vor Botschaften Griechenlands. So auch in Berlin in der vergangenen Woche, am vergangenen Freitag. Und im Folgenden hört ihr ein paar Eindrücke von dem, was sich dort zugetragen hat. Λευτεριά στους 11 αγωνιστές από την Τουρκία. Βρισκόμαστε εδώ έξω από την πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο, κινητοποιώντας ενάντια σε αυτή την άδικη και εκδικητική απόφαση που δόθηκε. Ihr hört, dass es stürmisches Wetter war. Die griechische Botschaft am Kudamm gelegen, am Kurfürstendamm. In der Nähe der Uhlandstraßen, U-Bahn-Station, ist kein sehr einladender Ort. Es ist eine Kommerzmeile und eigentlich passiert da nicht viel. Trotzdem hatten sich mehrere Handvoll Leute dort zusammengefunden, um für die Freiheit von 11 Gefangenen zu demonstrieren. Und was dort genau passiert ist in Griechenland und warum diese Gefangenen überhaupt im Knast sind und wieso sie so horrend hohe Haftstrafen bis zu 30 Jahren bekommen haben, das hört ihr jetzt in einem deutschsprachigen Beitrag vom Netzwerk für die Freiheit aller politischen Gefangenen. Ich verlese jetzt ein Grußwort vom Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Zuhörende, liebe Passanten, wir stehen heute hier vor der griechischen Botschaft, um unsere tiefste Solidarität mit den 11 kurdischen und türkischen Antifaschisten auszudrücken, die in Griechenland eingesperrt wurden. Die 11 sind am 20. Juli 2021 zu jeweils 30 Jahren Knast verurteilt worden in einem Rechtsverfahren, was nicht offensichtlicher gegen jegliche demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien hätte verstoßen können und welches im Auftrag des US-Imperialismus und des türkischen Faschismus durchgeführt wurde. Wie üblich in politischen Gerichtsprozessen stand das Urteil schon vor der Verhandlung fest. Das Gericht wertete sogar das Zeigen des Victory-Zeichens als Beweis für die Mitgliedschaft in der revolutionären Volksbefreiungspartei Front, einer marxistischen Organisation aus der Türkei. Um einen Eindruck von dem Gerichtsverfahren zu bekommen, zitieren wir kurz aus einer Erklärung der Gefangenen. Von Beginn des Prozesses an hat die Strafkammer alle Anträge, alle Forderungen und Einwände von uns und unseren Anwälten bezüglich der Anklageschrift abgelehnt. Gleichzeitig wurden alle Anträge und Vorschläge, die der Staatsanwaltschaft in diesem Fall gemacht hat, von der Strafkammer ohne jeden Einwand akzeptiert. Unsere Verteidigungsreden und die Plädoyers unserer Anwältinnen wurden nicht angehört und wurden häufig unterbrochen und behindert. Bei unserer Ankunft und Rückkehr in den Gerichtssaal sowie im Gerichtssaal selbst wurden wir Angriffen und Folterungen durch die Polizei ausgesetzt, die allesamt auf Anweisung der Prozesskammer erfolgten. Wir als Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen schließen uns den Forderungen nach einem fairen Gerichtsverfahren an. Ebenso fordern wir die Freilassung der Gefangenen. Zwar sind wir der Überzeugung, dass uns kein Millimeter von den Herrschenden geschenkt wird, weil wir mit unserem Verständnis von Menschenwürde gegen ihre Profitinteressen verstoßen, sodass wir folglich keine Gerechtigkeit von der Klassenjustiz zu erwarten haben. Dennoch ist es unerlässlich, uns gegen diese Behandlung zu verwehren, die Forderung nach Gerechtigkeit unmissverständlich zu äußern und dafür zu kämpfen. Denn die Repressionsbehörden versuchen permanent uns, jedes Stückchen bereits erkämpfter Rechte zu nehmen und neue Verschärfungen zu etablieren. Durch die internationale Solidarität können wir dem entgegenwirken. Kommen wir nun zur Rolle des deutschen Staates und seinem internationalen Kampf gegen Revolutionäre. Die BRD ist nicht nur ein Gehilfe des türkischen Faschismus. Die BRD hat ein ganz ureigenes Interesse daran, Revolutionäre hinter Gittern zu bringen und jeglichen Ansatz von revolutionärer Organisierung im Keim zu ersticken. Paradebeispiele sind die Gerichtsverfahren, die unter dem Paragraf 129b unter der Lüge des Terrorismus stattfinden. Regelmäßig erlässt Deutschland europäische Haftbefehle, um kurdische und türkische Revolutionäre, die sich in der EU befinden, nach Deutschland auszuliefern und zu verurteilen. Ein Beispiel ist der Genosse Musa Aşoğlu. Auf ihn war sowohl von der Türkei als auch von der USA ein Kopfgeld ausgesetzt. Die BRD hat ihn verhaftet und zu 6 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Er ist in Hamburg eingesperrt und der Knast verschärft stetig die Maßnahmen gegen ihn. Und der Knast versucht außerdem, die Solidarität mit Lügen und Intrigen zu schwächen. Die Zensur gegen Musa geht so weit, dass er selbst nicht schreiben darf, dass er ein politischer Gefangener ist, obwohl er in einem politischen Gerichtsverfahren verurteilt wurde. Er darf nicht schreiben, dass er in Isolationshaft eingesperrt war, obwohl er dies über 20 Monate durchhalten musste. Auch einer der nun in Griechenland verurteilten Genossinnen ist Shadi Özbulat, der in der Türkei bereits 17 Jahre im Gefängnis eingesperrt und während des Todesfastens Anfang 2000 auch zeitweise Sprecher der Gefangenen war. In der BRD wurde er ebenfalls mithilfe des schon benannten Gesinnungsparagrafen 129b wegen der angeblichen Mitgliedschaft in der revolutionären Volksbefreiungspartei Front für 6 Jahre weggesperrt. So ist es auch unsere Aufgabe, gegen den deutschen Imperialismus zu kämpfen und die politischen Gefangenen zu verteidigen, mit denen wir gemeinsam für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen. Lassen wir unsere Schwestern und Brüder im Klassenkampf nicht alleine. In diesem Sinne zeigen wir die Geste der revolutionären Gefangenen und sagen gemeinsam: Freiheit für alle politischen Gefangenen! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Kavgadan kaçmak olmaz yüreğini al da gel. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de Am 6. Februar, das ist der nächste Sonntag, ist der bereits 46. Haftjahrestag des indigenen politischen Gefangenen Lennart Peltier aus den USA. Es wird zahlreiche Proteste geben, auch in Deutschland sind an dem Wochenende einige angekündigt. Und wir wollen heute nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen, ein bisschen Hintergrund schaffen. Wer ist denn Lennart Peltier und worum geht es bei dieser Auseinandersetzung in den USA? Ich freue mich, wie schon mehrfach in dieser Sendung, am Telefon Michael Koch vom Toccata e.V. begrüßen zu können. Hallo Michael. Hallo, grüß dich. Hallo. Und ich wollte dich als erstes fragen, für alle Hörerinnen und Hörer, die noch keine Ahnung haben oder noch nie gehört haben, wer Lennart Peltier ist, kannst du uns bitte kurz erzählen, wer ist Lennart Peltier? Ja, Lennart Peltier ist ein mittlerweile 77-jähriger Indigener, Dakota Anishinaabe, Luna Passé ist in den 50er Jahren ähnlich aufgewachsen wie viele Indigene seiner Zeit, nämlich in einer Internatsschule von seiner Familie entfernt, hat noch nicht sehr früh erfahren, was Rassismus ist und hat sich dann als junger Mensch auch politisiert und ist 1972 dem American Indian Movement beigetreten, einer indianischen Bürgerrechts- und auch Widerstandsgruppe. Dort war er bis zu seiner Festnahme und Verhaftung 1976 in verschiedenen Funktionen aktiv. Und 1976 ist er in Kanada festgenommen worden. Tatvorwurf war damals, er wäre beteiligt gewesen an der Ermordung von zwei FBI-Agenten, die 1975 im Juni in ein Camp des American Indian Movement hineingerast sind, mehr oder minder überfallartig. In dieser Region hat es aber vorher sehr viele Morde an Lakota, an Traditionellen, aber auch an jungen AIM-AktivistInnen gegeben. AIM heißt American Indian Movement. American Indian Movement, ja. So dass da ein Schutzcamp auf Wunsch der Häuptlinge und der Ältesten des der Oglala Lakota vom AIM aufgebaut wurde, um eine Familie, die terrorisiert wurde, zu beschützen. Dieser Terror ging aus von einem korrupten Stammesvorsitzenden und einer Todesschwadron, die der aufgebaut hat, die wiederum bewaffnet war, vor allem mit Munition und Waffen von Polizeieinheiten und auch teilweise des FBI. Zumindest unter deren Augen haben sie ganz öffentlich an die 60 Morde im Reservat begangen, die niemals bis heute nicht juristisch verfolgt wurden. Deswegen war das American Indian Movement damals in der Gegend. Bevor wir auf die Details von seinem Verfahren zu sprechen kommen, würde ich dich gerne was anderes fragen. Ich meine, 1976, sagtest du schon, ist er inhaftiert worden. Das ist eine sehr lange Zeit. Es ist konkret 46 Jahre her. Leonard Peltier ist ein alter Mann jetzt, sitzt nach wie vor in einem föderalen Gefängnis der US-Regierung. Und es gab vor einigen Wochen einen Artikel, in dem er zitiert wurde, ein Interview, was mit ihm geführt wurde, dass die Covid-Situation absolut schlimm ist bei ihm im Knast und auch was das für alte Gefangene wie ihn für Auswirkungen hat. Kannst du uns vielleicht etwas über den Lebensalltag eines seit 46 Jahren eingesperrten Gefangenen in den USA erzählen? Wir haben das ja sehr ausführlich in unserem Buch getan, Michael Schiffmann, nicht, dass wir über den Fall geschrieben haben. Um es kurz zu sagen, das ist ein Haftalltag in den 46 Jahren, der gekennzeichnet ist durch lange Zeit Isolationshaft, durch permanenten Dauereinschluss, durch Vernachlässigung der medizinischen Versorgung bis dahin, dass er mehrfach lebensgefährlich erkrankt ist und auch derzeit lebensgefährlich oder lebensbedrohlich erkrankt ist an einer Vergrößerung der Bauchspeicheladerader, die aber nicht behandelt wird. Wie in anderen Teilen der USA auch oder in anderen Teilen der Welt breitet sich Covid-19 halt auch in den Knästen enorm aus, sowohl bei den dort Bediensteten als auch bei den Insassen und Insassen. Gerade ältere Inhaftierte sind natürlich eine besonders verletzliche und gefährdete Gruppe. Und schon aus diesem Grund hat die heute amtierende Innenministerin aus den USA, Deb Haaland, noch zu ihrer Zeit als Kongressabgeordnete im Mai 2020 gebeten, Luna Peltier aus der Haft jetzt mal endlich zu entlassen, so als die erste Welle gerade durch die USA wapperte. Das hatte keine Reaktion, bis heute nicht. Durch Covid-19 ist Lynnard und alle Inhaftierten dort in Coleman in Florida im permanenten Lockdown. Das heißt, sie kommen eigentlich fast kaum aus den Zellen raus, nur für ganz, ganz kurze Zeiteinheiten. Und ausgerechnet jetzt in der Phase von Omikron hat man jetzt auf einmal wiederum so kürzere Ausgänge, aber dann völlig nicht minimierte, sondern in größeren Gruppen erlaubt, sodass man die Infektionsgefahr dort hoch einschätzen musste. Das hat Lynnard jetzt in einem Zeitungsartikel, der in der Huffington Post vor einigen Tagen als Statement dazu gegeben, wie es ihm denn damit ging. Er hat seine zwei ersten Impfungen erhalten, aber keine Auffrischungsimpfung. Im Gegensatz zu einigen Insassen, die so in Nachbarzellenblocks sitzen, ist er davon ausgenommen und einige andere noch auch, ohne dass es dafür offiziell eine Erklärung oder Erläuterung gibt. Gibt es nicht auf Anfragen seines Anwalts und auch seiner Unterstützer drüben in den USA. So in all dem hat er dann beschrieben, in diesem Artikel, wie es ihm damit geht und halt natürlich, dass er auch als 77-Jähriger mit vielen schweren Vorerkrankungen halt einfach auch Angst um sein Leben hat und dass das auch ganz schön depressiv macht. Ja, dieser Artikel kam jetzt die letzte Woche auch dann hier in Europa dann in Umlauf und wird gerade verbreitet im Zusammenhang mit den geplanten Aktivitäten für das kommende Wochenende. als uns am Freitagabend eine Nachricht von ihm erreichte, dass es ihm sehr schlecht ginge. Er hoffte, es sei nur schwer erkältet, was er aber eigentlich niemals sei. Aber er sei bislang nicht getestet worden und er hat Angst, dass er Covid-19 mittlerweile hat. Und hat lakonisch angemerkt, naja, dann haben sie ja doch noch ihre Todesstrafe auf anderen Weg an mir vollzogen. Ja, dann kam noch viel Druck von drüben im Unterstützerkomitee. Dann wurde er getestet und seit etwa knapp 24 Stunden überschlagen sich bei uns jetzt hier natürlich die Meldung. Er ist positiv getestet, er hat Covid-19. Welchen Behandlungsstatus er hat, kann ich gerade im Moment nicht sagen. Wie gesagt, wir sind ständig hier am Agieren, um gerade auch mit Anwalt und mit Unterstützerkomitees und internationalen Kontakten jetzt hier dazu einiges zu machen. Und das, was wir teilweise für nächstes Wochenende geplant hatten, an Kontakten an die US-Regierung zu beschleunigen, dass das spätestens übermorgen Schreiben an Biden und allen möglichen Institutionen rausgeht, aber auch Zusammenarbeit mit Amnesty und anderen Gruppen auch hierzulande. Keine tolle Situation und ja, auch ein Artikel, der am Donnerstag in der Jungen Welt erscheinen sollte zu Linnert, den ich beschreiben durfte, den darf man jetzt erstmal wieder auf den Kopf stellen und wieder alles aktualisieren. Ja, aber es ist ja schon mal gut zu wissen, du wirst es tun und morgen in der Jungen Welt, also diese Sendung, wir nehmen das Interview ja vorher auf, aber die Sendung wird am Mittwoch ausgestrahlt, also morgen in der Tageszeitung Junge Welt ein aktualisierter Artikel zu dieser Situation. Es ist absolut grauenhaft und es drängt sich die Frage auf, warum die US-Regierung, denn er ist ja Regierungsgefangener, warum die nach 46 Jahren in einem Verfahren, in dem schon frühere US-Justizminister und verschiedene andere im Verfahren Beteiligte gesagt haben, sie gehen nicht davon aus, dass Leonard Peltier der Schuldige ist. Warum wird dieser Mann nach wie vor festgehalten nach 46 Jahren und muss sich so einem Wahnsinn wie dem Ausbreitung von Corona als knapp 80-jähriger Mann im Gefängnis aussetzen unter diesen miesen Bedingungen? Was ist das Interesse? Warum sitzt der immer noch in Haft? Also ich würde mal sagen, die Antwort kann man auf verschiedensten Ebenen geben. Immer alles auch natürlich vor dem Hintergrund, was ich jetzt sage, ist, meine Meinung ist damit vielleicht auch ein Stück weit spekulativ. Die erste Ebene ist erst einmal das Justizsystem in den USA in general. Also es ist ein Justizsystem, in dem es seltenst ein in dubio pro reo oder in dubio pro libertate gibt. Also im Zweifelsfalle für den Angeklagten oder im Zweifelsfalle für die Freiheit. Das ist einfach schlicht und ergreifend unterscheidet das sogenannte Justizsystem der USA ganz gewaltig von anderen. Es ist eins, das noch auf, wenn ich gerade an die beiden Hinrichtungen am 27. Januar in den USA wieder hin denke, es ist ein nach wie vor ein Justizsystem, das auf Rache, auf Zerstörung, auf Vergeltung ausgerichtet ist, das höchst rassistisch infiziert ist, das Millionen Menschen in ein Knastsystem gespült hat, die dort drin eigentlich nichts zu suchen haben, weil es relativ leichte Delikte oftmals waren. Also die ganze Kritik an dem dortigen Justizapparat ist schon mal eine Erklärungsebene und es sind halt vor allem auch People of Color, die natürlich da ganz besonders von betroffen sind. Schließt dann die zweite Ebene an, das American Indian Movement, so eine Spekulation, sollte mit dem überfallartigen Reinfahren der beiden FBI-Agents am 26. oder 25. Juni 1975 in das Camp, da sollte was mit inszeniert werden, was zur endgültigen Zerschlagung dieser Bewegung führen sollte. Und damit natürlich auch wieder eine Zerstörung des gerade mal entstandenen indigenen Selbstbewusstseins und auch des Kampfes für eigene Rechte, eigene Belange, für ja ein wieder, ich sag mal, wieder auch Entdecken der eigenen Geschichte und Kultur, alles was man ihnen im Jahrzehnten, Jahrhunderten der Kolonialisierung genommen hat. Das ist also auch ganz klar, es sitzt ein Geiselhaft dafür, nach dem Motto, ihr seht, was wir mit euren Leuten machen, Indigene, ihr habt einfach verloren, ihr seid einfach nur noch am Rande existent, ihr habt keine Bedeutung mehr. Also ein Exempel an ihm zu statuieren für die anderen, die über Widerstand nachdenken. So, und natürlich auch ist das immerhin auch eine Geiselhaft für alle, die, wie du es gerade gesagt hast, die überhaupt denken, in widerständig zu sein, ob im ökologischen Kontext, gegen Pipelines oder was auch immer, ob gegen imperialistische Kriegspolitik, ob gegen rassistisch-repressive Innenpolitik, gegen People of Color und so weiter und so fort. Man muss sich dann einfach nur anschauen, was nach den Pipe-Protesten 16, 17 dieses Jahrhunderts da einfach an Gesetzesverschärfungen ergeben haben, die speziell auf solche Zielgruppen und damit auch wieder ganz speziell auch unter anderem auf Indigene gemünzt worden ist. Das ist einfach krass, kann man das sagen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Die dritte Ebene ich mal, eine Lakota-Medizinfrau, die sagte, selbst wenn ein Präsident ihn entlassen würde oder wollte, er würde damit letztendlich die Möglichkeiten für Peltier oder wenn er dann in dem Verfahren verstirbt, für seine Nachkommen eröffnen, ein Zivilverfahren gegen die USA zu eröffnen, dass, wenn es über eine Grand Jury soweit käme, alle bislang vorliegenden, das wissen wir, dass ja entlastende Beweise vorliegen, ist. Wir wissen, dass es auch entlastende Aussagen von Polizeibeamten gibt aus der damaligen Zeit. Diese Dinge sind sogenannt off record, die dürfen nicht herangezogen werden. Ein Zivilgericht könnte über eine Grand Jury anordnen lassen, dass all dies herangezogen wird. Auch die Dinge, die bei Peltier in seinem Verfahren nicht berücksichtigt werden dürften, die aber bei den Gerichtsverhandlungen der beiden Mitangeklagten vor einem anderen Gericht zu deren Freispruch geführt hat, auch die durften nicht in Peltiers Verfahren angewandt werden. All das könnte herangezogen werden. Es geht hier nicht darum, dass dem Mann dann vielleicht ein paar Millionen Entschädigung für 46 Jahre Haft zu zahlen werden, sondern letztendlich wäre das wohl der Super-GAU für ein Polizjustiz- und Polizeisystem, das wohlwissend einen Mann so lange einfach weggesperrt hat. Und ich sage einmal, ohne zu sagen, es ist hundertprozentig so, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ist er nicht der Todesschütze von damals gewesen. Das betont er auch selbst immer wieder. Und Informationen, die uns vorliegen, wir machen seit dem Vierteljahrhundert Menschenrechtsarbeit und auch Sozialprojekte dort in der Gegend, war er es auch nicht. Ja, es erinnert fatal an Prozesse, die wir aus den 70er Jahren gegen die Black Panther-Partei in den USA kennen und der Journalist Mumia Abu-Jamal, den wir hier auch schon öfter in der Sendung vorgestellt haben, hatte ja ein ganz ähnliches Verfahren, in dem systematisch entlastende Beweise rausgehalten wurden, egal von wem sie kamen, und konstruierte und fingierte Sachen eingeführt worden. Wer sich mit den Details des Verfahrens von Leonard Peltier beschäftigt, und das ist zum Beispiel sehr gut in eurem Buch Ein Leben für die Freiheit nachvollziehbar, dort ist das ja minutiös beschrieben und es erinnert wirklich fatal an die politischen Prozesse, die gegen Black Panthers und andere Aktivisten in der Zeit in den USA geführt wurden und teilweise heute auch noch geführt werden. Also das ist nicht vorbei. Es gibt auch in jüngerer Zeit ähnliche Verfahren. Wir kennen das nicht zuletzt auch aus den Protesten gegen die Black Snake oder eben auch aus den Black Lives Matter Bewegung, wo es immer noch zu grotesken und horrenden Verurteilungen kommt. Gut, historisch betrachtet, viele Leute sagen ja, der Kolonialismus, die Zeit der Landnahme in den Amerikas ist ein breiter Ethnozid von Europäern begangen an den First Nations, den Menschen, die zuerst in den Amerikas gelebt haben, gewesen. Und es ist ja zumindest in den Protesten der gegen die Pipelines, die Black Snake, also DAPL, oder auch in den Black Lives Matter Protesten öfter die Rede davon gewesen. Hast du als Beobachter von Übersee sozusagen, als jemand, der zwar dort Projekte macht, aber ja letztendlich hier lebt, hast du das Gefühl, dass ein breiterer Teil der US-Gesellschaft sich langsam mal mit diesem Ethnozid an den First Nations auseinandersetzt? Oder ist das eher eine Hoffnung, die nicht in Erfüllung geht? Also selbst, wenn ich da eigentlich jetzt abgesehen von seit der Covid-Zeit jedes Jahr ein-, zweimal da drüben bin und viele Kontakte habe und natürlich die auch jetzt weiterlaufen, und auch wenn es nicht drin, also wie gesagt, wir telefonieren ja fast täglich oder mailen täglich, aber natürlich ist mein Fokus eingeschränkt. Ich möchte auch da keine generelle Aussage zu machen. Historisch war es so, dass genau mit den 70er Jahren sich auch in der Gesellschaft ein Bewusstsein breit machte über das begangene Unrecht an den Indigenen in den USA und wir müssten im Prinzip sagen, ja eigentlich an ganz Amerika. Ja. Denn dieser Genozid ist ja auch mit ursächlich dafür, dass die Population der Indigenen in ganz Amerika von 100 Millionen irgendwann mal auf 3,5 Millionen geschrumpft ist. Davon also dann in den USA letztendlich das am Schluss dann nur noch etwa 300.000 waren und in Meso- und in Südamerika dann heißt die restlichen 3,5 Millionen. Ja, also das sind ja die Dimensionen. Wobei also sehr viel über Krankheiten etc. gestorben sind, die über Europäer eingeführt wurden. Aber es ist, denke ich, ganz klar Genozidgeschichte in Nordamerika, die von einigen immer noch nicht wahrgehabt, also die das immer noch nicht wahrhaben wollen oder die das nicht interessiert oder die auch einfach dahinter stehen. Denn die offizielle, Politik war ja lang genug, die der weißen Vorherrschaft, die halt den unterlegenen Klassen Rassen, wie auch immer, also ich apostrophiere diese Begriffe. Ja, das ist ja halt in den USA einfach fast untrennbar miteinander verbunden durch ja, die Kolonialordnung. So, das aber dann auch ein Bewusstsein, also, dass das nicht nur damals diese spektakulären Massaker oder militärische Auseinandersetzungen gewesen sind, die wir aus Nordamerika vielleicht auch noch kennen, noch aus Filmen und aus Büchern, sondern dass es dazu auch Zwangsumerziehung gegeben hat über diese Internatsschulen, bei denen man jetzt gerade wieder Massengräber im letzten Jahr gefunden hat von indigenen Schülerinnen und Schülern. Oder durch Zwangssterilisation indigener Frauen jedes Jahr an die 25.000, 30.000 bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein. Ja. Oder aber durch das, was wir heute immer noch oft sehen als zweites großes Problem, neben den Internatsschulen und deren Folgen, nämlich die vermissten und ermordeten indigenen Mädchen und Frauen. Ein Phänomen, das wir in Kanada und den USA also in einer ganz hohen Fallzahl auch sehen. Ja, also das kommt jetzt durch diese Funde von den Massengräbern, es kommt immer mal wieder hoch. Das ändert auch bei einigen Leuten das Bewusstsein, da bin ich mir ganz sicher. Und in den Bewegungen von Pipelines oder auch jetzt Mr. Murdered Indigenous Girls and Women sind auch ganz viele Leute aus der Black Lives Matter Bewegung oder auch aus dem sogenannten Weißen Amerika mit dabei, die es unterstützen, so wie damals auch bei der Besetzung von Alcatraz oder Wounded Knee, es viele sogenannte Unterstützer gab, ja, in den 70er Jahren. Es gibt da ein Bewusstsein, aber ich denke, es gibt ganz genauso noch ein riesiges Bollwerk an Nichtwissen, zum einen. Das ist weder bös gemeint von den Leuten noch sonst, es gibt einfach eine Unterschlagung von Informationen, sage ich gleich noch was dazu, und das gibt natürlich auch ein hohes Maß an Rassismus oder Gleichgültigkeit. Also bis hin zu den anhaltenden Formulierungen, die ich schon noch aus den 60er, 70er Jahren kannte, dass die Indigenen dort in den Gegenden, gerade auch rund um Pine Ridge oder so, diese Lakota-Reservation als Präriniger bezeichnet werden und so weiter und so fort. Mhm. Ich hatte jetzt gerade mit jemandem gesprochen, der selbst in den USA in der Schule gegangen ist. Interessanterweise jemand, der bei der Polizei arbeitet, immer unsere Mahnwachen bearbeitet. Und er sagte mir, er hätte sich jetzt aus lauter Interesse das Buch gekauft von Michael Schiffmann und mir über den Fall. Und er sagte, er selbst ist in den USA zur Schule gegangen und zur Geschichte der Native Americans hat er nichts gelesen in den Geschichten. Also ihr habt durch eure Mahnwachen in Frankfurt einen Polizisten, der dort immer steht, dazu gebracht, sich mit dem Massenmord an den Indigenen auseinanderzusetzen. Der hat auf einmal dann mich, vor einer Woche mit der Nachricht, als es um die neue Anmeldung ging, überrascht mit einem Satz, da habe ich gesagt, wie er darauf käme, dachte, er hat das Buch gelesen und könnte das sehr gut nachvollziehen. Er sei drüben aufgewachsen, wäre dort ein Jahr als Austauschschüler auf einer Schule gewesen und nein, in Schulbüchern fängt man dazu nicht. Das ist ein Phänomen, das beschreiben wir auch ganz. Wir haben ja viele Jugendarbeitsprojekte da drüben in Reservaten gemacht. Das ist das, was wir auch von Jugendlichen und Kindern dort drüben gehört haben und immer noch hören. Ja, so ist das. Also die eigene Geschichte ist ihnen ausgetrieben worden, aber sie ist auch dem Rest der Bevölkerung irgendwo nach dem Motto, hoch, es gibt noch Indianer, also jetzt mal ein unkorrekter Begriff, das war oft eine Situation, eine Reaktion in den 70er Jahren. Nach den ersten aufkommenden Protesten. Guck, ja, da gibt es noch welche. Ja, ja. Ich meine, eingebettet ist es natürlich in einen größeren Prozess von Verdrängung der Geschichte. Ich meine, die USA hat ja eine brutale Kolonialgeschichte, aber sie hat auch eine brutale Geschichte nach Klassenkämpfen innerhalb der weißen Bevölkerung. Arme aus ganz Europa wurden dort rüber exportiert, um dann Lohnsklaven zu sein. Und die Zerschlagung der Bewegungen, die sich daraus gebildet haben, der Wobblies und anderer, die sind ja auch gekennzeichnet von einer unglaublichen Brutalität und Mordbereitschaft seitens der US-Regierung und verantwortlicher Stellen. Und auch diese Geschichte ist ja kaum heute noch im öffentlichen Bewusstsein, obwohl es eine Geschichte ist, die sich bis in die 1930er Jahre zog, teilweise noch bis in die 1950er Jahre und dann unter McCarthy endgültig beerdigt wurde. Insofern ist wahrscheinlich eine Menge in der US-Gesellschaft debattiert werden, was unterm Teppich gekehrt ist. Aber ich habe, zumindest aus meiner zarten Wahrnehmungsweise auch hier aus Berlin Richtung USA, den Eindruck, dass es auch wieder mehr Leute zum Beispiel hier in der deutschen Öffentlichkeit wahrnehmen, als es noch vor, sagen wir, 10 Jahren der Fall war. Die Kämpfe zum Beispiel gegen die Umweltzerstörung der Ölpipelines hat eine Menge Aufmerksamkeit erregt. Ich würde nicht sagen Bewusstsein geschaffen, weil dazu muss man sich wirklich tiefer mit den Sachen auseinandersetzen, aber es gibt wieder viel mehr auch jüngere Leute, denen diese Themen wieder bekannt sind. Ich möchte an dieser Stelle nochmal dein Buch empfehlen, das heißt Ein Leben für die Freiheit. Michael Koch und Michael Schiffmann sind die beiden Autoren. Erschienen ist es im Traumfänger Verlag und absolut lesenswert und im Internet wahrscheinlich auch leicht zu finden. Ein Leben für die Freiheit, Lennart Peltier, das ist der richtige Titel, oder? Ja, Leben für die Freiheit, der Untertitel heißt ja, Lennart Peltier und der indianische Widerstand. Heute würden wir sagen Indigene. Ja. War aber damals hieß es noch Indianische und ist in der zweiten Auflage, kann aber auch bei uns als Verein bestellt werden und dann kriegt ihr das eure, auch noch. Eure Webseite sehr einfach zu merken, leonardpeltier.de. Also, wenn ihr einen deutschsprachigen Lennart Peltier-Seite aufruft, dann seid ihr bei euch. Also alle Hörerinnen und Hörer. Genau, von da aus kommt auch auf unsere Facebook- und Twitter-Seiten, weil es noch manchmal Aktionen zu, was weiß ich, Lützerath und Hambacher Wald und sonst was, weil genau das, was du gesagt hast, die Verbindung ökologischer und Menschenrechtsfragen und sozialer Kämpfe und ja auch einem antikapitalistischen Blick, das ist so schon momentan unsere Stoßrichtung. Kommen wir nochmal zurück zu konkret zu Lennart Peltier. Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hier hören, was können die konkret tun? Wo können die zum Beispiel in den nächsten Tagen protestieren gehen und gibt es weitere Aktionsmöglichkeiten? Also vorerst, bevor es um Aktionen geht, schaut auf die eben genannte Homepage. Da wird der ganze Kalender von Aktionen und Aktivitäten, die es in Deutschland oder auch in anderen europäischen Städten geben wird, die bis heute so geplant waren oder bis vor 2 Tagen so geplant waren, veröffentlicht. Das war bevor die Covid-Meldung kam. Jetzt werden wir da nochmal mehr Gas geben, aber es ist eine ganze Menge, was sich tut. Abgesehen davon kann man dann auch, findet ihr natürlich Links zu Online-Petitionen auf der Homepage, die auch den Kampf, den wir seit Jahren führen, also unsere Gruppe arbeitet seit 22 Jahren fast jetzt zusammen, auch, also ideell unterstützen ist immer gut, aber auch Unterstützer brauchen Unterstützung. Das heißt, ohne Spenden können wir nicht das tun, was wir alles tun. Es ist gar nicht so wenig, was wir da mittlerweile tun. Ja, und ansonsten gibt es aber auch ganz konkrete Aktionen und auch neben so Aktionen Aktivitäten darüber hinaus. Aktivitäten darüber hinaus, es werden in dieser Woche Artikel erscheinen und auch Anzeigen in der jungen Welt. Und es wird diese Radiosendung hier geben. Vielen, vielen Dank dafür, für dieses Forum. Es wird am 5. Februar in Stade ein Mahnbach- oder Straßenaktion geben, oben in Norddeutschland. Und an dem Tag, als der eigentliche die Festnahme Lennart Peltier 1976 in Kanada war, am 6. Februar finden Aktionen statt in Mailand, in Berlin, in Düsseldorf und auch bei uns in Frankfurt am Main. Was da genau stattfindet, findet ihr auch in Uhrzeiten alles auf dem Aktionskalender. Und einige vom American Indian Movement hatten eher die Befürchtung, an dem Sonntag wird nicht sehr viel los sein an Präsenz in den Botschaften und Konsulaten. In Europa macht doch bitte oder weltweit macht doch was am Montag noch, den 7.2. Da wird es Aktionen geben vor den US-Generalkonsulaten in Hamburg, in München, in Frankfurt, in Leipzig und in Düsseldorf. Das ist momentan schon mal so unser Stand. Das ist ja richtig viel. Und das ist all das, was jetzt schon angeplant war, bevor diese Covid-19-Geschichte uns jetzt erreicht hat. Außerdem, es gibt einen Verbund von 7 Gruppen aus 4 europäischen Staaten. Da sind wir dran beteiligt, nennt sich European Alliance for the Self-Determination of Indigenous People. Ja, also eine Allianz zur Unterstützung der Selbstbestimmungsförderung der Indigenen in den USA. Und wir sind natürlich da auch in dem Fall immer von Lennart Peltier mit aktiv. Und unsere Gruppe hier aus Deutschland, Tocata, ist ja auch eine der 7 Gruppen. Da werden wir jetzt am Anfang der Woche ein Schreiben an die US-Regierung nochmal herausgeben, auch mit Bezug jetzt schon auf die Covid-19-Geschichte nach der aktuellen Meldung. Und stimmen das da untereinander ab in Europa und dann geht das auch raus und auch an das Justiz- und Innenministerium. Wir haben teilweise auch konkrete Träte mittlerweile in die Ministerien rein und an das Federal Bureau of Prisons, weil ich denke, auf die Erkrankung können wir jetzt nicht nur mit Free Lennart Peltier und Begnadigung hoffen. Jetzt braucht es auch ganz dringend eine medizinisch adäquate Behandlung. Ja. Und das ist dann eher eine Sache von dem Bureau of Prisons dort drüben, ja. Es wird einen YouTube-Livestream geben am 6. um 11 Uhr am Vormittag, in dem wir über den Fall nochmal sehr genau berichten, verbunden mit Film- und Bilddokumenten und auch einigen Live-Songs. Wir haben jetzt gerade mitgeteilt bekommen, dass es eine ganz aktuelle mit Covid-19-Bezug gibt. Dies werden wir aber auch mit dieser entsprechenden Adresse alles auf die Homepage setzen. Gut, also schaut auf die Homepage leonardpeltier.de. Und ich sage nochmal für alle Berliner Hörerinnen und Hörer, weil das ist ja das Naheliegendste. In Berlin könnt ihr auf eine Kundgebung gehen und zwar am Sonntag, den 6. Februar, das ist der Haftjahrestag von Lennart Peltier. Von 16 bis 17 Uhr ist die vor der US-Botschaft am Pariser Platz am Brandenburger Tor. Also Sonntag, 6. Februar in Berlin, 16 bis 17 Uhr.

another. Smudge it all down, about to smoke for my brother. I know you feel helpless, your prayers seem hopeless. Losing your focus, I'm praying when I smoke this. My sympathies go out to them two men's families. The government should have been there, senseless fatalities. An innocent man has been rotten away. But the U.S. don't care, one of us has to pay. Just like the Pine Ridge Reservation still has to suffer. Making my people pay cause of that murderer Custer. Like Floyd Westman said, he died for your sins. It was a battle the way it is, may the best man win. Think about manifest destiny, who gave you the ride? Abolish Indian people, hell yeah, we had to fight. Taking us and placing us in your prison camps. Have the nerve to say we're hostile and wipe us off the maps. Enslaving the blacks, took them from their motherland. And messing with the Mexican, that was their other plan. But understand Mexico, they were all indigenous. And since the beginning of time, man, it's been continuous. I'm a Native American, American for which it stands. But what it stood for, I wonder if custody should pass. Remember the ghost dance, it was murder in the verse. We never killed women. The children sitting up in church, we were having ceremonies, practicing our religion. Killing the innocent off, is it a government tradition? Border submissions, inhumane living conditions. I seen a vision, Leonard walking out of prison. Normalerweise lesen wir in Radioaktiv Berlin keine Pressemitteilung vor, aber diese hat uns so gefreut, dass wir dachten, wir wollen die Freude mit euch teilen. Das ist eine Pressemitteilung vom Digital Courage e.V. Die haben in Bielefeld am 27. Januar folgende Presseerklärung mit herausgegeben und die hört euch einfach mal an. Verwaltungsgericht hält Fingerabdruckpflicht für grundrechtswidrig. Ist die Speicherpflicht für Fingerabdrücke in Personalausweisen rechtsmäßig? Diese Frage wird nun im Europäischen Gerichtshof EuGH vorgelegt. Die Organisation Digital Courage e.V., die sich für Grundrechte und Datenschutz einsetzt, hat in erster Instanz gegen die Speicherpflicht geklagt. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden folgt der Argumentation des Vereins und zweifelt die Rechtmäßigkeit der Fingerabdruckspflicht an. Da die deutsche Speicherpflicht auf einer EU-Verordnung basiert, muss nun das EuGH entscheiden. Die Speicherpflicht gilt in Deutschland seit dem 2. August 2021. Seitdem müssen bei der Beantragung eines neuen Personalausweises die Fingerabdrücke beider Zeigefinger auf dem Chip des Ausweises gespeichert werden. Nicht vereinbar mit europäischem Grundrecht auf den Schutz personenbezogener Daten. Die Speicherung von Fingerabdrücken wurde eingeführt, um eine angeblich bessere Fälschungssicherheit bei Personalausweisen zu erreichen. Digital Courage zweifelt an, dass dieser Zweck überhaupt erfüllt wird. Denn eine Übereinstimmung der Fingerabdrücke einer Person mit den gespeicherten Abdrücken auf ihrem Ausweis macht lediglich klar, dass der Ausweis zur Person gehört. Die Echtheit des Ausweises und damit die Identität der Person beweist eine Übereinstimmung aber nicht. Die Speicherung der Fingerabdrücke auf dem Chip kann also höchstens für einige Zeit Fälschungen aufwendiger und teurer machen, bis professionelle Fälschungswerkstätten dementsprechend nachgerüstet haben. Dieser Vorsprung rechtfertigt aber auch nach Ansicht des Verwaltungsgerichts nicht den schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte aller europäischen BürgerInnen. Zitat: Wenn es zu einem Datenleck kommt, können wir unsere Passwörter ändern. Wenn es sein muss, auch die Handynummer. Wenn unsere biometrischen Daten in falsche Hände geraten, können wir dagegen nichts tun. Von einem Datenleck, das biometrische Informationen umfasst, wären wir unser ganzes Leben lang betroffen, sagt Julia Witte von Digital Courage. Dem Deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, scheint der Ausweis auch ohne Fingerabdrücke schon sicher genug zu sein. Auf seiner Webseite erklärt das Amt, dass ein Ausweis auch gültig bleibe, wenn der Speicherchip defekt sei. Denn, Zitat, die Sicherheit als Ausweisdokument ist durch die physische Sicherheitsmerkmale gegeben. Zitat Ende. Das wirft beim Verwaltungsgericht die Frage auf, warum die Fingerabdruckspflicht dann nötig sein soll. Auch die Anzahl der Fälschungen rechtfertigt die Maßnahmen nicht, findet das Verwaltungsgericht Wiesbaden und zitiert eine Stellungnahme des europäischen Datenschutzbeauftragten, die von 38.870 gefälschten Identitätskarten in den Jahren 2013 bis 2017 spricht. Zitat: Dieser verschwindend geringe Anzahl von Fälschungen gegenüber stehen 370 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger, deren intimste biometrische Informationen hier für ein Wettspiel zwischen Sicherheitsbehörden und Fälschungswerkstätten in den Ring geworfen werden, sagt Pade Luun, Gründungsvorstand von Digital Courage. Auch die Form der Speicherung ist problematisch. Für einen Abgleich der Fingerabdrücke hat es gereicht, nur bestimmte Teilinformationen der Abdrücke zu speichern. Die EU-Vorschrift legt aber fest, dass den Personalausweisen Bilder des gesamten Fingerabdrucks gespeichert werden. Das widerspricht dem in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung festgelegten Prinzip der Datenminimierung bzw. Datensparsamkeit. Konstantin Macher von Digital Courage meint dazu, Zitat: Erfahrungsgemäß ist bei einem Datenleck die Frage nicht ob, sondern wann es passiert. Die Speicherung unserer kompletten Fingerabdrücke vergrößert die Gefahr eines Identitätsdiebstahls, sobald der RFID-Chip geknackt ist. Urteil des EuGH entscheidet über Speicherpflicht bei deutschen Personalausweisen. Der Fall muss nun von dem EuGH verhandelt werden. Außer der klagenden Seite können nun zunächst auch noch die EU-Mitgliedstaaten, die Kommission und der Generalanwalt beim EuGH Stellung nehmen. Sollte der Europäische Gerichtshof die EU-Verordnung kippen, dann wäre das explizit darauf aufbauende deutsche Gesetz nicht mehr haltbar. Es gibt mehr zu dem Thema auf der Webseite von Digital Courage, die heißt einfach digitalcourage.de, und dort findet man auch den Vorlagebeschluss des Verwaltungsgerichts Wiesbaden als PDF. Digital Courage ist ein seit 1987 gegründeter Verein, der sich für Grundrechte, Datenschutz und lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter einsetzt, so seine Selbstbezeichnung. Ferner sagen sie von sich, sie sind technikaffin und wehren sich dennoch dagegen, dass Demokratie verdatet und verkauft wird. Wer in Kontakt mit Digital Courage treten will, geht das am besten über die Webseite, die heißt nochmal digitalcourage.de, und soweit diese interessante Pressemitteilung. Beat goes on und der Kampf geht weiter. Das sind die klaren Aussagen der letzten zwei Songs. Und Radioaktiv Berlin ist für diese Woche zu Ende. Bleibt dran hier in den freien Radios in Berlin und Brandenburg, in Potsdam auf der 90,7 und in Berlin auf der 88,4 UKW. Mein Name ist Markus. Wer Fragen zur Sendung hat, kann uns gerne schreiben, kann uns kontaktieren. Wir haben einen Podcast und einen Blog. Unseren Podcast findet man auf unserem Blog, genauso wie den Kontakt. Der Blog heißt radioaktivberlin.nostate.net und das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal, seit 1981 politischer Gefangener in den USA und für seine Arbeit als Journalist und Berichterstatter gegen Rassismus,